Ding. Club Ding mit Florian. Einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground. Heute mit DJ Superstar Imam Beck und US-Popsängerin Salem Ilese. Und James Harcourt jetzt für euch mit Twilight. Die neue EP von ihm am 15. April auf Syncofat rausgekommen. Schön zeitloses Ding. Sie sagen selbst, that will make you fly without leaving your feet. Carbon, free your head direkt danach. Der gute Hamburger Herr ist zurück bei Oliver Hunter's Man, dem Label Sensor Sounds. Und diesem Track gibt er seinen schönen, straffen Techno-Sound zum Besten. Wir freuen uns drauf und das Lion Babe mit Busta Rhymes und Harder direkt danach für euch. Am Mikrofon ist der Florian. Servus.

I'm gonna need to get down. Bust a bus, got me open. Bounce and shake, give it to me a little harder. Double take when I throw it out of order. Thunder from my thighs, recognize all the eyes. Looking at my black girl tribe, no surprise. Still we rise, ancient ties realize. Always gonna push it, got my ribbon in the sky. Everybody patterns, but we shine in the night. Grind in the night, so fine in the night. Let me see it, give it to me a little harder. Let it flow like a mermaid underwater. Here we go, can you feel it taking over? Flip mode with the law, take the order. Rhymes, Harder, eine kleine Auflockerung für zwischendurch, so ein bisschen funky, psychedelische Vibes aus New York City. Cats and Dogs, You, sind zurück bei Dynamic und bringen euch einen Zweitrack raus. Now, You heißt das Ding. You ist ein bisschen sensibler als Now, da melodischer und smoother im Aufbau. Dann direkt danach für euch Bayhem und Mara Babos. Für alle, die es gerade mal so ganz easy angehen möchte. Sehr entspannte Platte von dem Duo. Die mögen so ein bisschen ihre eigene Erfahrung und Geschichten in ihrer Musik widerspiegeln. Ein bisschen hypnotisierend der Track. Und Monkey Safari und Universal Love. Direkt danach für euch. Do.

Monkey Safari, Universal Love im Clubding. Gleich zweimal in der Sendung. Einmal mit einem eigenen Track, ein Feel-Good-House-Track, der gerade frisch rausgekommen ist. Der wird auch auf dem neuen Body Language Volume 24 sein. Die wird später irgendwann in dem Jahr released. Für euch jetzt Superflu, Ditchen, Monkey Safari Remix und einmal mit dem Remix von Legend Superflu. Mind a Day, Razel direkt danach, Berlin-based Duo, nicht nur musikalisch, sondern auch privat, hat vor 2 Tagen einen neuen Track auf Kindisch released, der ist so ein bisschen orientalisch angehaucht, sehr schön ruhig. Und Booker Shade, Drago, 2 internationale Top-Acts in einem Track, das macht richtig schönen Bock, das ist nämlich der Anja Schneider Remix, ebenfalls am Freitag bei Ritter Butzke Records erschienen. Unser Ding. Unser Ding. Club Ding. Live Mix. Unser Ding. Clubding. Jeden Sonntag ab 21 Uhr. Unser Ding. Unser Ding. Club-Ding. gab Booker Shade gehört, dann Zach Barker, Mecca oder bereits von internationalen Big Names wie Solomon, Taylor Fass, Joris Warren und so weiter und so fort unterstützt. Für seinen neuen Track hat er sich mit dem in Bolivien geborenen und Brasilien lebenden Barker und Mecca zusammengetan. Gerade habt ihr jetzt allerdings Daniel Steinberg gehört, The Rhythm, Berlins Hausveteran, experimentiert mit ein paar dunkleren Klängen auf seiner neuen EP. Am Freitag ist das Ganze auf Arms and Legs erschienen. Jetzt für euch, eine Stunde lang in the Mix, DJ Superstar Iman Beck und US-Popsängerin Salem Ilese haben am Anfang April ihre gemeinsame Single Married to Your Melody veröffentlicht. Bekannt wurde der erst Anfang 20-jährige DJ und Producer Iman Beck durch seinen Remix St. John Roses, welcher den Song 2019 zu einem echten Welthit mache. Seitdem released er Singles mit Megastars, Rita Ora ist zum Beispiel, oder Kiddo, Alan Walker, macht Top-Hits für Dua Lipa, Remixe zum Beispiel, Major Lazer, Sia und so weiter und so fort. Also, famous stuff heute hier im Clubding, eine Stunde lang jetzt für euch in the Mix. In the Rari. Big tanks I'm ballin'.

Only love breaks a heart for the Louis, Louis, Louis.

be